Kundgabe 2250. Empfangen durch Bertha Dudder am 5.3.1942. Vaterworte. Gottes Stimme. Lauschen nach innen. Wollet ihr mein Wort vernehmen, so genügt wahrlich ein Gedanke, den ihr zu mir sendet in sehnendem Verlangen. Ich bin jederzeit bereit, im Wort bei euch zu sein. Ich bin ohne Einschränkung gewillt, mit euch zu reden. Denn wo ein liebendes Herz nach mir verlangt, dort wird immer meine Stimme ertönen und die köstlichste Gabe darbieten, die reinste Wahrheit. Ich kenne nur ein Ziel, euch zu mir emporzuziehen. Und um dieses Ziel zu erreichen, ließ ich alles erstehen, was um euch ist. So nun ein Herz mir selbst entgegenkommt, so es in tiefster Liebe mir, nahe zu sein begehrt, habe ich dieses Ziel erreicht. Denn dieses sein Sehnen ist schon Erfüllung. Ich lasse nichts mehr fallen, was mich einmal angestrebt hat. Und so sollt ihr wissen, dass ihr alle mich vernehmen könnt, so ihr nur ernstlich wollt. Ihr sollt wissen, dass ich überall und zu jeder Stunde bereit bin, mit euch zu reden, so eure Liebe mich suchet. Und ihr werdet wahrlich ständig gespeist werden mit meinem Wort und niemals zu fürchten brauchen, dass ich euch diese Gnadengabe entziehe. Denn meine Liebe bleibt gleichfort dieselbe. Meine Liebe verausgabt sich nie. Und meine Liebe ist unentwegt um euch besorgt und will euch geben, was ihr benötigt, um euch auf ewig mit mir zu vereinigen. Meine Liebe will auch euch liebefähig machen, und dazu benötigt ihr mein Wort, das euch Aufschluss gibt, was ihr seid und was eure Erdenaufgabe ist. Ihr benötigt mein Wort, das euch die Liebe lehrt, auf das ihr mir nahe kommt, auf das ihr werdet, was ich bin, auf das ihr zur Liebe werdet. Und also lehre ich alle meine Kinder und bringe mich selbst im Wort ihnen nahe, und alle dürfen mich vernehmen. Doch dann müssen sie auch lauschen auf die Stimme im Herzen. Sie müssen sich still zurückziehen in ihr Kämmerchen, das heißt, frei machen von der Welt und ihren Verlockungen, und dann mit mir Zwiesprache halten. Und so sie nun aufmerksam horchen nach innen, werden sie auch mein Wort vernehmen, desto klarer und deutlicher, je inniger sie sich mit mir verbinden und je mehr sie sich von der Welt abschließen können. Sie müssen mir ergeben sein und mir unwandelbare Treue geloben. Dann wird das geistige Ohr geschärft sein und meine Stimme werden sie sehr wohl erkennen, denn es sind Worte der Liebe, die ich zu denen rede, die nach diesen Worten Verlangen tragen. Amen.